Dominik, du hast uns doch bestimmt was mitgebracht. Oh ja, Philipp, du hast absolut recht. Ich habe etwas mitgebracht aus meiner eigenen Feder. Nein, wirklich? Nein, können wir bitte nochmal von vorne anfangen. Auf gar keinen Fall. Das Ding ist nämlich, ich widme dieser Folge wahrscheinlich dem stilvollsten Typen, den ich kenne. Ein Kulturschaffender und Feingeist. Jetzt habe ich gerade gedacht, du redest von dir selber. Und dann fangen wir so affig an, das ist eigentlich nicht gut. Dominik, ich kann darüber hinwegsehen. Na, ich weiß nicht, ob er es kann. Ja, das also, hatte ich dir ja damit, aber ach, egal. Patrick, ich wurde in eine Falle gelockt. Stell dir einfach vor, ich hätte ein stilvolles Intro gemacht, okay? Jetzt kommt gleich so eine Kettensägengeräusche im Hintergrund. Wo ist überhaupt die Musik hin, Philipp? Was ist da los? Ich habe doch keine Zeit für sowas. Ich habe doch keine Zeit. Ich muss mal schauen, ich mal wieder welche baue. So fängt's an. Ja. Erstens. Aber, ach so, okay, aber Philipp, man geht ja davon aus, dass du Dinge tust, so, das musst du dann schon sagen, wenn du nicht irgendwie einen Einspieler hast, wo du die Regeln erfährst. Aber ich hatte die letzten Male auch keine Musik. Hast du nicht? Nee, also, nee, Moment, bei der letzten Folge hatte ich Musik, stimmt, du hast recht, habe ich Musik. Erstens. Erstens. Zeit meines Lebens wechselte ich häufig den Wohnort. Ich lebte unter anderem in Japan, Ungarn und den USA. Im Herbst 1990 gastierte ich für 3 Monate im Hotel Pulvermühle bei Weichenfeld in der Fränkischen Schweiz. Und ich zitiere die Zeit, also hier in Weichenfeld, hier gründete sich 1947 die legendäre Gruppe 47 aus führenden deutschen Dichtern und Kritikern, um freilich an gleicher Stelle 20 Jahre später in einem Riesentumult der Herren Grass, Walzer, Reich, Ranitzky und Co. ihr eigenes Ende einzuleiten. Die Gruppe 47 ist bekannt. Reich-Ranitzky hat man neulich erst drüber. Mir war nicht bewusst, dass die auch in der Fränkischen Schweiz gastierten. Das hast du ja auch nicht. Sehen wir. Ja, again what learned. Die eigentliche Frage ist, warum waren sie dann nicht in Mittelrüsselbach? Wo? Oder in Oberrüsselbach? Oder in Unterrüsselbach? Was ist denn Rüsselbach und was hat es damit auf sich? Kennst du nicht die Rüsselbäche, wenn der Jürgen sein Gefährt quasi post-Corona nimmt und uns in die Fränkische Schweiz chauffiert, dann fahren wir mal bei den Rüsselbächen vorbei. Ah ja. Du musst aber das aber nicht blinzeln. Weißenburg. Weißenhohe. Darfst nicht blinzeln, sonst sind die nämlich alle 3 oder 4 an dir vorbei und du hast es verpasst. Ja, das stimmt. Zweitens, einer meiner frühesten Mentoren attestierte mir schwerwiegende, aus familiären Konflikten resultierende psychische Probleme, die zu Verhaltensauffälligkeiten führten. Das wird manches, was noch kommt, erklären, aber nicht alles entschuldigen. Okay, Klaus Kinski hat man schon. Ja, ja, aber der ist ja auch nicht bei der Gruppe 47 unterwegs gewesen. Nein, aber diese Hotel Pulvermühle war quasi Ort, wo die Gruppe 47 sich. Ich habe jetzt auch das so verstanden, dass das nicht bedeutet, dass diese Personen da involviert waren, sondern dass die zufällig am gleichen Ort waren. Ja, so genau, Jürgen hat es genau richtig verstanden. Die hat quasi ihren Rüssel in den gleichen Bach gehalten. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Any ideas? Naja, jetzt könnten wir jetzt haben. Paul Celan, Böll, Grass. Nee. Es klingt schon nach Schriftsteller. Ja, ja. Also mit dem Querverweis. Grass ist halt auch echt schon tot, ja. Das ist ganz schön krass. Da ist bald schon Gras über die Sache gewachsen. So, also jetzt werdet ihr in eine komplett andere Richtung auf einmal gehen, als ihr wahrscheinlich vorher vermutet hättet. Im Jahr 1982 veröffentlichte ich im Selbstverlag eine Broschüre I was tortured in the Pasadena Jailhouse, in der ich Foltervorwürfe gegen US-amerikanische Polizisten erhob, die mich aufgrund einer Verwechslung mit einem Bankräuber für 2 Tage inhaftiert hatten. Nun ja, nicht mein bestes Werk. Das hatte ich schon 1969 geschrieben. Hä? Ist das jetzt Fiktion oder Realität? Das ist Realität. Wo ist dann sein Werk? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich quasi nicht gesagt, was sein Werk ist, weil sonst wüsstest du, was es für ein Mensch ist. Also du hast mir nicht widersprochen. Es ist also ein Er. Er oder sie hat eine Broschüre, I was tortured in the Pasadena Jailhouse. Es ist ein Er. Okay, es ist ein Er. Na gut, du weißt ja schon fast alles. Ja. Bringst schon die Sache mit los? Der ausbleibende Widerspruch beim Rüssel war schon eigentlich Hinweis. Oh, war er Brettspieler? Was? War er Brettspieler? Brettspieler? Ein kleinkarierter? Du, Philipp, wer ist denn nicht Brettspieler? Ja, gut, du hast natürlich recht. Von daher schweige ich jetzt ab jetzt einfach so. Im März 2005 ließ ich mich mit meiner Ehefrau in Island nieder, wo ich politisches Asyl und die isländische Staatsbürgerschaft erhielt. Ein Sprecher des isländischen Außenministeriums teilte in diesem Zusammenhang mit, die Einbürgerung sei als rein humanitäre Geste zu werten und impliziere keinesfalls die Unterstützung meiner politischen Ansichten. Ein radikaler, brettspielender Schriftsteller. Der Philipp zieht es jetzt durch, ne, mit hier. Er sagt nichts mehr dazu. Dann sage ich jetzt auch nichts mehr dazu. Ach komm. Ja, okay. Philipp, mach's, bring's zu Ende. Los. Bobby Fischer. Der Jürgen mag das doch nicht. Der alte Schachspieler. Es ist Bobby Fischer. Und man kann die Enttäuschung meiner Stimme hören. Wir müssen echt dieses Format ändern. Mm. So frustrierend. Woher weißt du denn das jetzt schon wieder? Ein Kumpel von mir ist sehr lange so im Schachverein unterwegs gewesen. Von daher irgendwie war dann schon irgendwann mal so eine gesteigerte Interesse an Schach da. Und dann war es ein, ja. Also jeder hat ein gesteigertes Interesse an Schach aktuell, wenn man den Google-Suchern Fragen glauben darf. Wirklich? Ja, stimmt. Ja. Im Moment geht es ganz schön ab, ne? Auch naja, so seit dieser Netflix-Produktion. Was? Was für eine Netflix? Was? Jetzt musst du mich aufklären. Was war denn Netflix? Na, das Damen-Gambit, oder? So heißt es doch. War doch jetzt kürzlich eine Netflix-Produktion. Und seitdem gehen die Suchanfragen zum Thema Schach in die Höhe. Ach, wirklich? Das merkt man davon. Ja, ja. Krass. Also wirklich krass. Enorm. Krass, massiv sogar, ja. Na gut, das ist, glaube ich, auch was im Moment gut funktioniert, weil du hast einen Rechner, du kannst online spielen, zack, los geht's. Also, dann werde ich zumindest dem Herrn Kraus wahrscheinlich noch ein, zwei Dinge mitgeben können, die danach ihn vielleicht dazu verleiten, den Herrn Fischer zu kennen. So. Ich bin ja schon froh, dass ich weiß, wer Bobby Fischer ist. So, ich wollte eigentlich noch beenden meinen Satz mit, und obwohl ich das Damen-Gambit gesehen habe, wäre ich trotzdem nicht drauf gekommen. Und ich habe auch einen Kumpel, der lange Jahre im Schachverein war und weiß es trotzdem nicht. Ja, du kennst dazu. Mich. Oh, du sensible warst beim Gemüter. Ja, aber als Jugendlicher, also zu vernachlässigen, bei uns am Dorf, also tatsächlich. Grüße gehen raus. Der Altenheim des Schachspielens. Ja. Grüße gehen raus an den Kumpel, der schon weiß, wer gemeint ist, der damals in der Schülerzeitung über sich selbst schrieb, Name hier einfügen, gewann überragend das Spiel. Der war nämlich gleich in der Schülerzeitung und hat eben über ein Schachturnier geschrieben, in dem er selber gespielt hat und gewonnen hat. Du meinst, er war nicht ganz unparteiisch? Ja, realistisch gesehen hat er einfach wahrscheinlich sehr, sehr ordentlich gewonnen. Und wir fanden es halt im Freundeskreis damals super lustig, dass er natürlich derjenige war, der den Bericht geschrieben hat und sich da selber ja offensichtlich sehr positiv bewertet hat. Es folgt ein Loblied auf mich selbst. Ja, aber wenn es zurecht ist, ist es halt zurecht. Das sage ich auch immer, wenn ich mich selber lobe. Na dann. Ja, da passt mein nächster Hinweis jetzt zu euren selbstherrlichen Aussagen ganz gut. Sensible Gemüter mögen es schon herausgelesen haben. Ich war nicht ganz einfach. Ich leugnete, also das passt zu euch, nicht das, was jetzt noch kommt. So, ich leugnete etwa im Spätherbst meines Lebens offen den Holocaust und konspirierte, unter anderem mit dem Inhaber einer Elfenschule, über paranormale Phänomene und Verschwörungstheorien. Ey, du fragst schon, was ist da noch passiert, bitte? Naja, Genie und Wahnsinn, also ich meine, das ist, ja, aber das ist was einfach, finde ich immer. So gar nicht verwundert. Ja, aber das ist wirklich, also ich habe mich ja tiefergehend jetzt mit ihm erst beschäftigt, wo mir vorher das nur so abstrakt bewusst war. Und ja, also das ist ein Paradebeispiel für Genie und Wahnsinn, der Mann. Also wirklich. Naja, der nächste Hinweis. Aber es war nicht alles schlecht. Ich löste einst einen Boom aus. Als 13-jähriger Nobody gewann ich die Partie des Jahrhunderts. Die Welt stand Kopf. Und dann kann ich direkt weitermachen, weil es ist ja jetzt auch klar, welche Sportart es ist. Den Titel des Weltmeisters errang ich 1972 in Reykjavik in einem Wettkampf, der auch als Match des Jahrhunderts, wohlgemerkt was anderes als vorher die Partie des Jahrhunderts, bekannt geworden ist. Obwohl der Zweikampf wegen meines oft aufsehenerregenden exzentrischen Verhaltens mehrfach kurz vor dem Scheitern stand, Henry Kissinger schaltete sich unter anderem per Telefon ein und schlichtete und ich sogar eine Partie wegen Nichtantritts durch Schiedsrichterentscheidung kampflos verlor, gewann ich schließlich nach 21 Partien. Also der hat sich quasi so exzentrisch aufgeführt, dass zwischenzeitlich Henry Kissinger mit dem Telefon angerufen hat und ihn dazu überreden musste, dass er weitermacht in einem Weltmeisterschaftskampf, den er eigentlich am Gewinnen war. Also ja, wenn das nicht exzentrisch ist, weiß ich nicht was. Aber er hat meinen Bauern geworfen, ich spiele nicht mehr weiter. Tatsächlich ist, was jetzt kommt, nachdem er den Weltmeister im Schach quasi gewonnen hatte, ist jetzt noch exzentrischer. Statt meinen Titel zu verteidigen, veröffentlichte ich einen 179 Punkte umfassenden Forderungskatalog. Ich wiederhole, 179 Punkte. Mein Verband akzeptierte nahezu sämtliche Bedingungen, auch wir erinnern uns, weil er halt einen kompletten Schachboom ausgelöst hat in den USA und weltweit. Als klar wurde, dass zumindest eine meiner extrem unrealistischen Forderungen nicht erfüllt werden würde, zerschlugen sich die Verhandlungen endgültig und mir wurde der Titel aberkannt. Danach spielte ich fast 20 Jahre lang keine Turnierpartie mehr. Dennoch betrachtete ich mich unverändert als Weltmeister, da mich ja niemand geschlagen hatte. Tja, du musst aufhören, wenn es am besten ist. Ja, das ist aber auch ein bisschen und? Einfach. So ein, ja, ihr habt ja nicht mit mir gespielt, dann muss ich ja wohl Weltmeister sein. Also, sie haben wirklich von diesen 179 Punkten, haben sie, glaube ich, 177 oder so, sind sie ihm entgegengekommen und teils auch wirklich sehr, sehr weit. Er hat wirklich ein massives Superstar-Treatment gekriegt. Und es waren, glaube ich, am Schluss wirklich zwei Punkte, die haben sie gesagt, es geht einfach nicht, weil eins davon hätte wirklich sämtliche Turniere in die Unendlichkeit ausdehnen lassen, weil er wollte irgendwie was mit, dass man mindestens so und so viele Partien gewinnen muss und die so und so und keine Zeitlimits und sonst wie. Und es war völlig absurd. Also wer da im Schach drin ist, der ist auch hier mit gefragt, da gerne mal nachzulesen. Aber ja, 179 war sowas von geflasht, als ich das gelesen habe. Ein kurzes Comeback feierte ich 1992, als ich in Jugoslawien während des Bosnienkrieges unter großem Medieninteresse ein inoffizielles Match gegen meinen alten Rivalen Boris Baski gewann und dafür 3,6 Millionen US-Dollar erhielt. Damit verstieß ich gegen das von den USA verkündete Wirtschaftsembargo gegen Jugoslawien. Wegen dieses Sanktionsbruchs wurde ich anschließend von den US-Behörden mit Haftbefehl gesucht. Mir drohten bis zu 10 Jahre Haft. Ich reiste daraufhin nie mehr in mein Heimatland. Das ist auch die Erklärung, warum er dann letztendlich in Island Asyl bekommen hat. Weil er quasi ein gesuchter, ja, letztendlich Verbrecher war. Also ich meine, natürlich ist das Verbrechen jetzt nicht zu furchtbar gewesen, so, wenn man mal anschaut, was andere getan haben, die nicht mehr in die USA einreisen und da auf der Flucht sind. Ja, vor allem allein schon zu sagen, ein Schachspiel, Schachspiel ist gleich Wirtschaftsembargo, könnte man natürlich auch drüber diskutieren. Ich bin aber schon eher auf der Seite von, das ist ein Medienspektakel und genauso wie, ja, keine Ahnung, eine Konzertreise und ähnliches, ja auch einfach ein wirtschaftliches Unternehmen ist, neben einem kulturellen, ist es ja hier auch. Also ich glaube, er war einfach nur ein Bauernopfer. Okay, das ist tatsächlich wesentlich witziger als das, was ich noch sagen würde. Also verzichte ich auf meines, ja. Jetzt wollte ich schon irgendwas sagen, mit ob eine seiner Forderungen war sowas wie, ja, die Dame soll ab sofort Bobby heißen, denn sie ist die mächtigste Figur. Ja, das ist tatsächlich auch ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, dafür hat er jetzt Schach zu ernst genommen. Ja. Oder dass das Schach nur mit echten Menschen als Figuren ausgeführt werden darf. Nur dann zählt es in einem Turnier. Aber ich würde tatsächlich gerne mal wieder Battle Chess spielen. Das war früher ein Heidenspaß. Na, dann auf geht's. Archive.org und los geht's. Zehntens und damit letzter Hinweis. Ich verlor mit 19 Jahren meine Jungfräulichkeit in einem Bordell. Als man mich fragte, wie es war, sagte ich, Schach ist besser. Er ist auch hart für die Prostituierte. So. Als ich 2008 starb, war mein alter identisch mit der Zahl von Feldern auf einem Schachbrett. Auf dem Totenbett ließ ich mir ein Foto meiner Mutter geben, mit dem in der Hand ich dann meinen letzten Atemzug nahm. Moment, über 74? Also, ja, tatsächlich scheint es so. Also, das ist tatsächlich ein Hinweis, der mir zugespielt wurde, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Der Hinweis mit der Mutter, ja, ich meine, hier mit Holocaust-Leugnen und Co. und Exzentrik, er war, glaube ich, ein extrem schwieriger Mensch, aber war auch tatsächlich eine treue Seele und ein Mensch, der halt irgendwie frühester Kindheit schon massive Misshandlungen und dergleichen und seine Mutter über alles geliebt hat. Also es ist wie so oft halt eine Figur, die komplex ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und also wirklich sehr, sehr faszinierend. Mein Name ist Bobby Fischer. Angesichts meiner unbestreitbaren Erfolge und meines Spielvermögens gelte ich als einer, wenn nicht sogar der beste Schachspieler der Geschichte. Die höchste historische Elo-Zahl zur Messung der Spielstärke wurde für mich berechnet. Im Oktober 1971 betrug sie 2895. Und ist das heute noch die höchste quasi? Es ist witzig, dass du das fragst, weil da habe ich mich tatsächlich etwas eingelesen. Die Elo-Zahl wird berechnet unter anderem, wie du, in welcher Häufigkeit du nacheinander oder am Stück oder halt in einem bestimmten Zeitraum gegen Großmeister vor allen Dingen antrittst. Und es ist so, dass diese Elo-Zahl irgendwann mal historisch rückgerechnet wurde, weil die auch mit den Jahren immer wieder angepasst wurde und dergleichen. Und die auch erst 1970 eingeführt wurde. Und meines Verständnisses nach haben sie dann quasi mit diesen komplizierten Berechnungen rausgefunden, dass er im Jahr 1971 retrospektiv die höchste Zahl aller Zeiten hatte, aber als er quasi, also im Oktober 71 gab es das erst für knapp 2 Jahre und es rechnet aber weiter als 2 Jahre zurück, glaube ich. Weißt du, was ich meine? So, die haben quasi dann sie haben den kompletten Zeitraum retrospektiv betrachtet und haben dann gesehen, dass er quasi in dem Zeitraum, der eigentlich hätte zählen müssen, der aber nicht zählen konnte, weil es das erst, keine Ahnung, du hättest 24 Monate zurückrechnen müssen, es gab es aber erst 20 Monate in der Vergangenheit. Ja, ja. Ich glaube, der Philipp kapiert es, ich weiß nicht, wie es anders erklären soll. Ich verstehe das schon, aber das heißt ja dann aber eigentlich, dass du quasi, nee, ich verstehe es trotzdem nicht. Weil ist ja anders ausgedrückt, bezeichnet die Zahl ja deine Spielerfahrung. Genau. Aber ich kann es dir nicht besser erklären, als dass sie es retrospektiv ausgerechnet haben, nochmal in die Historie zurückgegangen sind und wirklich nochmal die großen Großmeister der damaligen Zeit nochmal neu berechnet haben, nach den aktuellen Regeln und nach dem quasi um den kompletten Zeitraum retrospektiv betrachtet haben. Und da hat er dann die historisch höchste Zahl aller Zeiten. So, lassen wir es einfach dabei. Und für die Details, also ist es auch heute noch, kann ich es dir nicht besser erklären. Das war ja meine Ausgangsfrage. Wenn du diese retrospektive Betrachtung dir anschaust und quasi in die Historie zurückgehst, dann ist es die höchste Zahl. Also ich kann es dir nicht anders erklären, als beim Basketball gibt es doch Rebounds. Ja? Ja. Weißt du, was ein Rebound ist? Ja, nein. Wenn du halt einen Abpraller dir schnappst. So. Oder ein Block oder ein Steal. So, dass du einen Ball blockst oder irgendwie jemanden einen Ball klaust. Diese Zahl wurde erst ab dem Jahr X überhaupt protokolliert. Ich verstehe das schon, aber sie rechnen ja offensichtlich zurück. Und da sich die Zahl aus seinen Spielen irgendwie ja errechnet, kann man ja das auch so lange zurückrechnen, wie er Schach spielt eigentlich, weil da gibt es ja sicherlich Aufzeichnungen, wenn er gegen Großmeister spielt. Und das haben sie getan. Genau. Dann ist es die höchste aller Zeiten. Wenn du seine tatsächliche Zahl aus dem Oktober 1971 damals war nicht so hoch, weil sie da an anderen Maßstab und andere. Und weil nicht alle Spiele in seine Wertung eingegangen sind. Genau, du gehst aber trotzdem am Kern meiner Frage vorbei, denn ich will eigentlich wissen, ob es andere Leute gab, die oder gibt, die da in ähnlichen Ligen spielen, nach welcher Rechnung auch immer. Nein, nochmal, wenn du es retrospektiv betrachtest, hat er die höchste aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt das Gleiche sagen soll. Es gibt jemand mit Elo von 3000, aber es wird anders gerechnet. So, das sagst du mir damit. Nein, es ist die höchste aller, ich habe es jetzt schon dreimal genau wortwörtlich so gesagt. Wenn du es so betrachtest, es gibt niemanden, der was Höheres hatte als ever, auch retrospektiv, egal wie betrachtet, als 2895. Okay, das beantwortet meine Frage bedingt. Ja, also Patrick, es tut mir leid. Du sagst aller Zeiten, das klingt so, als würde das nie jemand erreichen können. Da muss ich doch mal nachbohren. Naja, das ist, also diese Formulierung aller Zeiten hat ja ein ganz, ganz großes Problem, dass wir in die Zukunft nicht schauen können. Genau, deswegen ist es eine Scheißformulierung. Genau. Da du den Text geschrieben hast, trau ich's mich sagen. Philipp, kannst du mal die Outro-Musik einspielen? Ach, wir haben gar keine Outro-Musik. Ich habe nicht aller Zeiten geschrieben, ich habe der Geschichte geschrieben. Na, du hast jetzt aber, okay. Ah, hast du frei vorgetragen, quasi. Ich verstehe. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es so gut gelaunt und lustig zugeht, wie bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer gab es den Hinweis auf eine Person, die nicht unter uns weilt. Ich hab dich trotzdem lieb. Naja, sorry, Patrick. Gute Nacht, Josh.